Gewissens, die Stunde ist, euch in die Ohren schrieb. Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle verzagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Die rote Front bricht sie in zwei.